Am letzten Tag ist ein bisschen auf dem Programm steht wiederum ein antilogischer Vortrag zur Diskussion und auf dem Programm, und zwar von Seiten der christlichen Antilogie. Es ist jene Wissenschaft, die im Konzert, der Finger, die an der gemeinsamen Lösung der Kontinuitätsprobleme ganz primär beteiligt ist. Und ich bin sehr gespannt, was gerade unter diesem Blickpunkt Herr Ulbert uns zu diesem Alpenraum von Seiten der christlichen Archäologie, von Seiten der Kultbauten hier vorführen und vortragen wird. Ich bin sehr gespannt auf die Ausführungen. Ich muss das gleich etwas reduzieren, die Spannung sollten Sie ruhig nicht zu hoch werden lassen. Ich werde versuchen, einige Charakteristika jetzt darzustellen, die die frühchristliche und so auch frühmittelalterliche Architektur, kirchliche Architektur des Alpenraums offenbart. Und ich werde versuchen, auch auf einige Probleme im Laufe dieses Referats hinzuweisen. Probleme, die ja schon in anderem Zusammenhang auch angeklungen sind, also Lage einer Kirche zur Siedlung oder solche Dinge. Ich mache dies hier jetzt nur punktuell für einzelne Fragen und auch geografisch beschränkt. Hauptsächlich zwei Gebiete, einmal im Westen das Gebiet Kurrätiens und östlich dann den südostalpinen Alpenraum aus Überlegungen, die eigentlich historischer Art sind und vielleicht um einen gewissen Kontrast zwischen diesen beiden Gebieten hier vorsichtshalber aufzuzeigen. Ich werde die zweifellos wichtigste Anlage frühchristlicher Bauten, die wir zurzeit kennen, nicht berücksichtigen. Das ist Säben. Das haben Sie ja alle selbst gesehen. Sie haben aber auch etwas miterlebt vom Ringen des Ausgräbers um Ergebnisse, und nachdem er schon gesagt hat, er könne und wolle zum derzeitigen Zeitpunkt keine Ergebnisse vorlegen, kann ich das natürlich noch viel, viel weniger. Ich werde dieses Säben auslassen, und Sie haben sicher auch den Eindruck bekommen, dass das nicht nur für die kirchliche Architektur dieses Gebiets, sondern auch für weit mehr andere Überlegungen ein Angelpunkt in unserer Wissenschaft werden wird. Es sollte nicht verwundern, dass im Titel meines Referates nur der geografische Rahmen des Zentralthemas, nicht aber der ethnische, angesprochen wurde. Romanen und Germanen kommen im Titel nicht vor. Das hat meines Erachtens zwangsläufig seinen Grund in der Tatsache, dass sich die frühe christliche Architektur in ihrer Entwicklung von der Spätantike bis zum frühen Mittelalter nicht auf Romanen und Germanen als Kult- oder Bauträger polarisieren lässt. Das Christentum als verbindendes Element gilt für beide Völker in gleichem Maße. Zugleich manifestiert sich hierin das an den Kult gebundene Beharrungsvermögen an liturgisch bedingten Formen, was sich in weiterer Sicht dann auch an Außen- und Innengestaltung der Kirchengebäude selbst äußert. Diesem durchaus kontinuitätspositiven Element des geistig-kultischen standen zeitweise äußere Einflüsse entgegen, die zum Bruch der Kontinuität führen konnten. Ich werde jetzt einige Überlegungen zum Formalen vortragen und mich dabei zunächst auf die älteren Bauten des Alpengebiets beschränken. Kultureller Träger des Christentums in den Alpenregionen war am Beginn selbstverständlich der romanische Bevölkerungsteil. Wenn wir auch eine ganze Reihe von frühen Märtyrern dieser Gegenden aus der literarischen Überlieferung kennen und damit ein direkter Nachweis des Christentums seit dem beginnenden 4. Jahrhundert erbracht ist, so fehlen doch die Monumente, die sich eindeutig in diese Frühzeit, also das frühe 4. Jahrhundert, datieren lassen. Allerdings verhält sich dies in anderen Provinzen, sieht man einmal von Plätzen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Leben Christi und der Apostel, also Palästina und Rom, ab, nicht viel anders. Auch dort suchen wir heute immer noch nach frühen Bauten. Es ist ein besonderer Glücksfall, dass unter dem Dom von Aquileia Kultbauten ausgegraben wurden, die mit zu den frühestchristlichen Monumenten überhaupt gezählt werden müssen. Aquileia aber gehört in die unmittelbare Nachbarschaft des uns hier interessierenden geografischen Bereiches. Der hier einmal geschaffene Bautypus des einfachen Versammlungsraumes, sind ja hier zwei, mit spärlicher, aus beweglichem Material bestehender Innengliederung, ist es denn auch, der für die ersten archäologisch überlieferten und in Gebäuderesten fassbaren Kirchenbauten im Bereich des Metropolitansitzes von Aquileia verbindlich wird. Letzterer umfasst den größten Teil des östlichen Alpenabschnitts. Liturgische Voraussetzungen, also abgetrennter Priester- und Laienraum, da drin dann anzunehmende, aus beweglichem, aus Material bestehende Priestersitze, waren es also, die zur Ausbildung eines bestimmten Bautyps führten. Auf eine schon weiterentwickelte und fester umrissene Liturgie zurückzuführen, ist schließlich das die allermeisten frühen Kirchen des östlichen Alpenraums verbindende Element, die im Wesentlichen freistehende Priesterbank. Ich zeige nur ein Beispiel, die Kirche auf dem Duell bei Feistritz im Trautal. Duell ist auch im Rahmen dieses Kolloquiums schon angeklungen und nur als Erinnerung oder Information, diese halbrunde, freistehende Priesterbank. Diese Einrichtung setzt voraus, dass der Priester mit seinen Co-Zelebranten während bestimmter Teile der Messliturgie auf dieser halbrunden Bank Platz nimmt, wobei kein Unterschied gemacht wird zwischen großen Bauten mit dem gesicherten Sitz für einen Bischof, den Poretsch zum Beispiel, oder kleinen Dorfkirchen. Das Vorhandensein eines mittleren Podests, wie es häufig, ich zeige ja dann noch einige Beispiele hier, als Unterbau für einen zentralen Platz vorkommt, rechtfertigt in keiner Weise die Annahme, mit diesem Bau nun auch einen Bischofssitz zu verbinden. Es sind inzwischen an die 30 Bauten, bei denen diese Art von Klerusbänken bekannt geworden sind, alle im näheren oder weiteren Zusammenhang mit Aquileia zu sehen, vor allem im norischen Raum, aber auch weit streuend bis nach Kuretien, Kur und so weiter. Können wir das nächste Bild haben, bitte? Eine Karte, in der nun, wenn das etwas schärfer, ja, in der nun die Verbreitung im Wesentlichen, es sind auch andere Elemente, die gehören hier nicht dazu, aber im Wesentlichen die Verbreitung dieser Bauten mit der halbrunden Priesterbank aufgeführt sind. Das geht eben im Westen bis herüber ins Kuretische, Cilis und Chur und an die Adria runter, Poretsch. Chronologisch gesehen handelt es sich bei all diesen Bauten um Monumente, deren Datierung oft nicht eindeutig gesichert werden kann, die in der Mehrzahl jedoch erst im Laufe des 5. Jahrhunderts entstanden sind. Umso erstaunlicher ist die immer weiter tradierte, liturgisch bedingte Form eben dieser Klerusbank. Demgegenüber fallen andere, häufig veränderte Formen, wie etwa die des Ostabschlusses der Kirchen, also der Apsiden, weniger ins Gewicht. In keinem Falle sollte man etwa der Form der Apsiden allzu große Bedeutung beimessen, chronologisch und zu weitgehende entwicklungsgeschichtliche oder relativ chronologische Schlüsse ziehen, wie dies in der Literatur bisher häufig geschehen ist und auch immer noch geschieht. Bitte das nächste Bild. Als Beispiel zeige ich Ihnen eine Anlage, die Sie noch häufiger heute sehen werden in meinen Ausführungen. Das ist eine Kirchengruppe in der Untersteiermark, im heutigen Slowenien, Vranje. Eine Gruppe von Bauten, die archäologisch völlig gesichert zur gleichen Zeit entstanden sind, und Sie sehen hier die Möglichkeiten für Apsiden. Die herausragende Apsis, die Apsis, die hier diesen Bogen bringt, und sogar die Möglichkeit des Rechteckchors. Die halbrunde Apsis allerdings hatte sich bald als gebräuchlichster Chorschluss durchgesetzt, so auch in den Alpengebieten. Hier taucht sie in verschiedenen Formen auf, das sehen Sie hier zum Beispiel, etwa in einem außen geraden Mauerblock eingebaut, aus anstehendem Fels herausgearbeitet, das ist auch hier, oder freistehend, je nach örtlichen Gegebenheiten, Bedarf, Wunsch des Auftraggebers oder auch Fähigkeit des Architekten. Ähnlichen Zufälligkeiten dürften auch Zahl und Lage von Annexräumen zugeschrieben werden. Hervorgehoben sei dagegen das Vorhandensein jeweils nur eines Altares pro Einzelraum, der in deutlichem Bezug auf die genannte Priesterbank oft innerhalb eines durch Schranken abgetrennten und in der Regel erhöhten Bereiches steht. Die Altarstelle hier, die Altarstelle hier, der abgetrennte, durch Schranken abgetrennte Bereich. Und auf diese Weise dem Raum sein Zentrum und seinen Bezugspunkt bringt. Wenden wir uns jetzt einer ganz anderen Gruppe zu, die auch chronologisch sich weit von diesen Bauten des 5. 6. Jahrhunderts abhebt. Bitte das nächste Bild. Das Vorhandensein eines einzigen Altares unterscheidet diese frühen Bauten grundlegend von einer anderen, eng geschlossenen Gruppe von Kirchen, die bereits am Beginn des Mittelalters steht, sind die sogenannten rätischen Dreiapsidensäle. Wir können uns hier auf die Feststellung beschränken, dass diese Kultbauten in der Tat einen Neuansatz gegenüber der älteren Baugruppe darstellen. Vom zeitlichen Ansatz her, beginnend mit der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts, lassen sich diese Kirchen wenigstens chronologisch mit den Karolingern, also wenn Sie so wollen, mit Germanen in Verbindung bringen. Man hat versucht, ihre Entstehung auf den verschiedensten Wegen zu erklären, etwa über antike Grabarchitektur oder über einige wenige ähnliche Bauten in Ägypten und Syrien, vergisst aber dabei zu leicht die Frage nach der Funktion, die erst die monumentale Bauausführung bedingte. Wenn man diese syrisch angeführten Beispiele vergleicht, sieht man, dass das sich dabei eben um zwei Stücke überhaupt nur handelt. Die Form ist dann verschieden und es handelt sich auch um andere Räume. Also es sind nicht die vergleichbaren drei Apsiden, wie sie hier bei diesen Bauten nun in vermehrtem Maße auftreten. Bitte das nächste Bild. In unserem Falle ist es das Vorhandensein von mehreren Reliquien, die nicht mehr in einem Altar, sondern an verschiedenen Stellen innerhalb eines einzigen Kirchenraumes verehrt werden. Ich zeige hier das Beispiel von Müstair. Da haben Sie diese drei Apsiden des Kirchenraums und haben dort die das Hauptpatrozinium der Hauptapsis, Johannes den Täufer, mit den Seitenapsiden Stephan und Peter und Paul. Mit den drei Apsiden wurden also an mehreren Altären Heiligenverehrung betrieben. Eine eigentlich unantike Vorstellung, wenn wir diese frühen Bauten dagegen gesehen haben, dies aber nicht nur unantik für unsere Alpenprovinzen, sondern auch in der übrigen frühchristlichen Welt rund ums Mittelmeer. Bitte das nächste. Ich zeige Ihnen nur ein Beispiel. Na, das ist schwaches Tier. Nur einfach herausgegriffen, ein Beispiel aus Spanien, San Julián de Prados in Oviedo, aus dem frühen 9. Jahrhundert jetzt schon, aber dort sieht man eben auch in anderer Apsiden-Chorgestaltung die drei Apsiden und die drei Altäre, die nun auch verschiedenen Heiligen zur Verehrung dienen. Nebenaltäre kennen wir bei den älteren Kirchen, also bei der vorher gezeigten Gruppe, nur in Annexräumen und dort in den verschiedensten funktionalen Zusammenhängen, zum Beispiel in Baptisterien, zum Abstellen des Salböls, das im Taufritus benötigt wird, in Sakristeiräumen, zur Zurüstung von Gaben, so weiter. Ein Vergleich mit orientalischen, dem Fall syrischen Bauten, bestätigt sich deshalb nicht, weil wir inzwischen wissen, dass es sich in Syrien bei den beiden Kammern neben der Hauptapsis immer um in sich geschlossene Räume handelt, von denen einer in der Regel als Sakristei und für die Vorbereitung der Gaben dient, der andere Reliquien-Sarkophage, nicht Reliquien-Altäre, enthält. Bitte das nächste Bild. Wahllos ebenfalls herausgegriffen ein Beispiel aus Nordsyrien, geht es etwas schärfer. Bitte aus dem Kalkmassiv, die Kirche von Bejo aus dem 6. Jahrhundert. Da sehen Sie die Apsis und die beiden Nebenkammern. Diese Nebenkammer hier läuft unter dem Namen Diakonikon, ist für die Liturgie wichtig zur Vorbereitung der Gaben. Die andere Kammer ist nun nicht die Prothesis, wie die alte Literatur nun immer meinte, das sagen zu können, sondern es handelt sich bei den syrischen Kirchen fast ausnahmslos, soweit wir das kennen jetzt, um Reliquienräume, in denen Reliquien-Sarkophage hier stehen. Das nächste Bild, wie auch ganz interessant, forschungsgeschichtlich dieser Raum, eben gezeigte Raum, aussieht im Original, sehen Sie hier, und ich will damit auch gleich nur andeuten, wie, dass man doch manchen Grundrissen mit gewisser Vorsicht gegenüberstehen muss, die sogar so glatt und schön Dinge zeigen und im Original man dann also vor einem solchen Trümmerhaufen steht, wobei der Bearbeiter, ein berühmter und guter Kollege aus Beirut, der, auf den dieser vorher gezeigte Plan auch zurückgeht, sicher das Richtige dort getroffen hat, der aber auch nie dort tiefer gegangen ist und keine andere Situation kennt, als sie hier gezeigt wird. Einer der Reliquien-Sarkophage liegt hier hinten. Mit dieser Gruppe der drei Apsidensäle des 8. Jahrhunderts in Kurätien erfassen wir also für den Alpenraum wirklich Neues, wenn Sie so wollen, Mittelalterliches. Zumindest in der Liturgie der Heiligenverehrung geht man jetzt gegenüber der christlich-romanischen Frühzeit neue Wege. Und diese innere Veränderung äußert sich eben auch in der Gestaltungsweise des Kultraums. Als Nebenbeobachtung ist immer schon aufgefallen, dass diese rätische Kirchengruppe vergleichsweise größere Bauten als die älteren umfasst. Dies lässt sich wahrscheinlich mit der anwachsenden und angewachsenen Zahl der Christen erklären, denn gerade unter der fränkischen Herrschaft war ja die Missionierung im Zusammenhang mit Klostergründungen auch bis in entlegene Gebirgstäler vorgedrungen. Eine ganz andere Frage, die meines Erachtens auch von archäologischer Seite gestellt werden müsste, ist die Frage nach frühen Klöstern, nach nicht also karolingischen Gründungen, sondern wie sieht das mit älteren Klöstern aus? Das könnten wir vielleicht nachher mal auch in der Diskussion besprechen. Das nächste Bild bitte. Germanisch sind nun auch, um im rätischen Raum zu bleiben, Elemente der Ausstattung, wie sie sich im Steinornament etwa in Müster in Graubünden erhalten haben. Auch. Dagegen folgt man in der figürlichen Darstellung weitgehend den über ältere Vorbilder vermittelten Traditionen, also die Malereien zum Beispiel und die Stuckis in diesen Kirchen. Wenn wir auch auf diese Kunstgattungen hier nicht eingehen wollen, So lässt sich doch deutlich das Beharrungsvermögen einerseits, das Öffnen gegenüber Neuerungen andererseits feststellen, im Grunde die gleiche Erscheinung, wie sie für Liturgie und Bauform galt. Besonders günstig für die rätische Provinz wirkt sich aus, dass zwischen der Spätantike und dem frühen Mittelalter die großen einschneidenden Ereignisse der Völkerwanderung hier offenbar keinen nachhaltigen Niederschlag gefunden haben. Vielmehr scheint es ein relativ ruhiger Übergang gewesen zu sein, der in die neuen politischen und sozialen Formen des Mittelalters, speziell ist in dieser Ecke des Alpenraums, führte. Und dieses Kontinuum der äußeren Verhältnisse begünstigte auch das Christentum und die christliche Architektur, was sehr anschaulich ein Blick auf die Kirchen von Chur, dem politischen und religiösen Zentrum der Provinz, zeigt. Bitte das nächste. Hier nochmal der Plan von Chur, Sie haben ihn gestern schon gesehen. Hier das Zentrum, der alte Castrum. Hier außen eines der Gräberfelder der frühen. Spätestens seit der Mitte des 5. Jahrhunderts liegt die Bischofskirche der Stadt auf der höchsten Stelle im Zentrum des Castrum, des spätantiken Castrum. Bitte das nächste Bild. Die ergrabenen Reste lassen an einen Saal mit Querschiff und halbrunder Apsis denken. Das ist diese schwarze hier. An gleicher Stelle wird in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts dann ein Neubau errichtet, von dem wenigstens eine hufeisenbogenförmige Apsis, dieses gestrichelte, hier durch Grabung gesichert zu sein scheint. Darüber entsteht dann seit dem 12. Jahrhundert der mittelalterliche Dom, das ist dieses weiß gestrichen. Ein eindeutiges Kult- und Baukontinuum also. Wie es sich für eine spätantike Siedlung gehört, liegen die Friedhöfe außerhalb der Stadt. Bitte das nächste Bild. Und hier entsteht über einer aufwendigen Gruftanlage des 5. Jahrhunderts eine Saalkirche mit freistehender Klerusbank des oben beschriebenen Typus, St. Stephan, mit einer Kultkontinuität ebenfalls ins Mittelalter hinein. Das ist ein ganz interessanter Bau, eine Gruft mit regelmäßig eingelassenen Grablegen, darüber dann der Kultbau, ein Typ, der nun im Mittelmeerraum Beispiele hat, in Dalmatien, vor allen Dingen ein sehr schönes auch in Spanien. Ein offenbar ganz bestimmter spätantiker Grab und in Verbindung mit dem Grab auch liturgischer Verehrungstyp einer Bauanlage. Im gleichen lokalen Bereich, also in diesem Friedhofsgebiet, das nächste Bild bitte, frühmittelalterlicher Nachfolger als Zömeterialkirche liegt St. Lucius. Es handelt sich dabei um einen Vertreter der erwähnten Gruppe rätischer Apsidensäle, zusätzlich mit einer Ringkrypta versehen. Die ist hier unten gestrichelt angedeutet. Dieser Bau stammt aus dem frühen 8. Jahrhundert. Ob er eine ältere Andreaskirche ablöste, ist zumindest archäologisch nicht erwiesen. Das müsste der Herr Martin vielleicht nochmal später erläutern. In jedem Falle vertritt St. Lucius einen neuen mittelalterlichen Bautyp. Unnötig zu erwähnen, die drei Altäre, deren mittlerer durch einen Schacht mit der darunter liegenden Lucius-Krypta in Verbindung stand. Weitere karolingische Gründungen, St. Martin, St. Hilarius, Florian, Salvator, entstehen in dichter Reihenfolge, vorwiegend als Eigenkirchen, ebenfalls ein Begriff, der ja in diesem geografischen Bereich in der frühchristlichen Zeit nicht definiert ist. Auf diese Weise wird Chur ein treffliches Beispiel für Kult- und Baukontinuität innerhalb einer spätantik-frühmittelalterlichen Stadt des Alpenraums. Anders sind die Verhältnisse nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen historischen Topographie im südöstlichen Alpenraum. Diese Gebiete kamen teils als Durchgangsland, teils als neuer Siedlungsraum, aber auch als Begrenzung für Machtansprüche, im weitaus stärkeren Maße in politische Spannungsfelder am Übergang von Spätantike zum frühen Mittelalter. Das Aufeinandertreffen von Romanen, Goten und Langobarden hat uns ja in den vergangenen Tagen des Kolloquiums in zunehmendem Maße beunruhigt. Als neue unruhe Geister kommen jetzt, soweit es sich um den südöstlichen Bereich handelt, auch noch die Slawen in das Spiel. Wie verhält es sich mit dem christlichen Kultbau dieser Zeit? Das Spektrum der schon oben besprochenen Saalkirchen mit halbrunder Priesterbank römisch-romanischer Provenienz ist vielseitig und Ausdruck eines relativ geordneten christlichen Lebens durch etwa zwei Jahrhunderte hindurch. Dagegen wird archäologisch gesehen nur an ganz wenigen Plätzen ein gewisser Niederschlag der politischen Ereignisse am Ende dieser Epochen greifbar. Als relativ gutes Beispiel, bitte das nächste Bild, möchte ich hier kurz auf den schon oben erwähnten Eidowski-Graditz in Vranje eingehen. Das ist dieser dicke Punkt hier. Im äußersten Süden der Provinz Noricum Mediterranium, heute in der K&K-Zeit in der Untersteiermark und heute in der slowenischen Teilrepublik Slowenien gelegen. Deshalb gehe ich kurz auf diesen Platz ein, nicht nur, weil ich ihn selber ausgegraben habe und begreiflicherweise gern auf alten Steckenpferden herumreite, sondern weil ich nach wie vor noch überzeugt bin, dass er jedenfalls im Augenblick, solange wir nicht die Ergebnisse von Säben und Invelino haben, im Augenblick der kompletteste Kirchenkomplex ist und mit der im Moment sicher die meisten archäologischen Aussagen zulässt. Das nächste Bild, bitte. Ja, das ist grauenhaft. Ist dort nicht immer so dunkel gewesen. Es handelt sich um einen Hügel, Sie sehen in den Ausläufern der Südostalpen, relativ kleiner Siedlungsplatz. Die Siedlung erstreckt sich nur auf der höchsten Hügelkuppe und auf dem Bild hier unten zu sehen, auf einer kleinen Mulde unterhalb der Hügelkuppe liegt das Gräberfeld. Bitte das nächste Bild. Hier etwas besser zu sehen, Sie haben wiederum den Hügel mit steil abfallenden Kanten und nur auf dem oberen Grat bis hierher, also in einem ganz eng umrissenen Raum, war es möglich zu siedeln. Auf dem höchsten Punkt die vorhin schon gezeigte, sehr aufwendige Dreierkirchengruppe, dann auf diesem Plan noch nicht eingezeichnet, inzwischen aber schon veröffentlicht, hier noch eine große Zisterne und zwei größere Häuser. Zwei Häuser hier neben der Kirche und ein weiteres Gebäude hier. Damit ist die Siedlung erschöpft und interessanterweise für diese sechs Gebäude, diese aufwendige Kirchenanlage, die Siedlung hat keine Befestigungsmauern und war wohl darauf angewiesen, einfach durch ihre versteckte Lage auf diesem Hügel nicht entdeckt zu werden. Unterhalb des Hügels dann auf einer kleinen Mulde das Gräberfeld, das wir also wirklich aller Voraussicht nach komplett ausgegraben haben. Es ist nicht das einzige Gräberfeld wahrscheinlich gewesen. Im Laufe der Geschichte dieses Hügels muss sich hier einiges lokal verschoben haben. Bitte das nächste Bild. Die Siedlung beginnt im 2. Jahrhundert und als Spolien verbaut dort eine große Menge von Steindenkmälern, Inschriften, Sarkophagen, skulptierten Stücken, die zu einem dieser großen Grabtürme, wie sie aus der Provinz Aquileia bekannt sind, gehörten. Also zu einem großen Grabdenkmal, was wahrscheinlich irgendwo unten im Tal stand, aber im Zusammenhang mit dieser kaiserzeitlichen Siedlung zu sehen ist. Diese Siedlung läuft ganz gut durch Funde belegt, etwa bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts. Dann wird sie einplaniert und durch Abräumen dieses einplanierten Schutts das Gelände auf der Hügelkuppe vergrößert, etwas vergrößert, um Platz zu bieten für jetzt diese Kirchenanlage. Diese Kirchenanlagen gehören zeitlich zusammen und bestehen aus einer oberen Kirche, das ist die mit der halbrunden Außenapsis, die Sie vorhin gesehen haben, dann dem Gelände entsprechend hier in den Felsen eingearbeitet, der Rundchorabschluss einer unteren Kirche, die nun durch eine Mauer in wenigen Resten nur noch da ist, getrennt wird von einem weiteren Gebäude, dessen Zentrum von einem Taufbecken eingenommen wird. Alle drei Raumteile haben Altäre, wobei, kommen wir nachher auch noch drauf, interessant ist, dass nur der Altar in der oberen Kirche und der Altar im Taufraum Reliquiarien besaßen, während dieser Raum, den wir heute als Konsekratorium ansprechen, während der obere Raum wohl die Gemeindekirche war, während der untere Raum offenbar nicht für eine Reliquienbestattung vorgesehen war. Das nächste Bild, bitte. Sie sehen schon, dass es sich hier um eine nicht sehr gut erhaltene Anlage handelt. Trotzdem haben wir eigentlich alle wesentlichen Teile zusammenbekommen, die uns eine Rekonstruktion erlauben, aber auch weitgehend die Chronologie absichern lassen. Interessant, außer der eben erwähnten Altarsituation ist, dass es sowohl in der oberen Kirche als auch in diesem unteren Raum Gräber gibt. In der oberen Kirche, können wir das nächste Bild haben? In der oberen Kirche, hier in der südlichen Vorhalle, zwei Bestattungen, die nun ganz auf diesen Raum ausgerichtet sind, ausgeraubt bis auf eine Perle und eine Silbernadel und an dieser zwei bis eine, und bei der anderen konnten wir feststellen, dass dies die Stelle ist, an der zwei römische Aschenkisten zusammengestellt waren und durch Austrennen der Mittel jeweils einer Wand zu einem Sarkophag umfunktioniert waren. Eine weitere Bestattung hier, beigabenlos, und dann hier eine Gruft aus römischen Spolien, in die nach und nach sieben Skelette bestattet worden waren. Immer bei der Neubestattung räumte man das vorhergehende Skelett auf die Seite und bestattete neu hinein, beigabenlos, aber in der Kirche. Und dazu dann die Gräber unten auf dem Gräberfeld. Diese wiederum sind nur wenige Beigaben für die Gräber, aber die Beigaben sind, bitteschön das nächste, doch immerhin so, dass man sagen kann, es ist einheimische Bevölkerung dort gewesen. Ein Grabinventar und dann noch, bitte das nächste Bild, will Sie hier jetzt nicht mit diesen Dingen groß fangen. Einheimische Bevölkerung, allerdings mit Einflüssen, zum Beispiel in einem Gefäß ein grün glasiertes Gefäß, was eindeutig auf den pannonischen Raum hinweist, als echte Speisebeigabe, einen anderen ebenfalls Speisebeigabe durch oder Getränkbeigabe durch einen Krug. Das Gräberfeld wird zweite Hälfte 5. vielleicht beginnen und in den Anfang des 6. Jahrhunderts über die Beigaben zu datieren sein. Wir haben aber nicht das Gräberfeld der Leute, die nun weiter dort oben gelebt haben. Und wir wissen, dass sie dort weiter gelebt haben. Denn das Gebiet um Vranje gelangte am Ende des 5. Jahrhunderts in den ostgotischen Herrschaftsbereich. Vom archäologischen Befund her kam es weder in der Bevölkerungsstruktur noch von den christlichen Kultanlagen her gesehen zu Veränderungen. Die romanische ansässige Bevölkerung benutzte ihre Kirchen wie zuvor. Die Liturgie blieb offenbar die gleiche. Auch in Ravenna, dem ostgotischen Zentrum, war ja die ostgotische Bautätigkeit gering und darüber hinaus unterschieden sich weder die Kathedrale des ostgotisch-arianischen Bischofs noch das dazugehörige Baptisterium dort von den entsprechenden Bauten der orthodoxen Christen der Stadt. Der mit den Ostgoten zusammenhängende Arianismus brachte offenbar keine entscheidenden Veränderungen weder in der Liturgie noch in einer spezifischen Gestaltung des Kircheninnenraums mit sich. Um wieder auf Vranje zurückzukehren, so gab es dort archäologisch nachweisbar noch einmal ein einschneidendes Ereignis, bitte das nächste Bild. Der Umgang zwischen der Klerusbank und der Apsiswand in diesem unteren Kirchengebäude wurde einmal stark zerstört während eines Ereignisses, das offenbar mit Feuer und Brand einherging. Wir haben dort eine starke Ascheschicht und dann eine Aufplanierung von 30 Zentimetern und dann kommt darüber der neue reparierte Boden. In dieser Aschenschicht fand sich eine Münze des Totila, also ein guter Terminus, das zumindest sagt, und erst nach diesem Zeitpunkt kann diese Zerstörung, ob es eine Zerstörung war, die auf kriegerische Ereignisse zurückzuführen ist, lässt sich nicht sagen. Es kann auch ein Brand gewesen sein, aber es war offenbar eine umfassende Zerstörung, die dann eine ebenso umfassende Reparierung nach sich zog. Diese Reparierung setzte die Funktion wieder her und man hat dort weiter dieser Kirche dem christlichen Kult angehangen. Die langobardische Landnahme ist für diese Gebiete für die Jahre 547-48 bezeugt. Es sind die Polis Noricon und die Taepipannonias Ochyromata, also diese berühmte Polis Noricon und die Befestigungen nach oder in Pannonien gelegen, die wir ja aus der Literatur kennen, und genau dieses Gebiet deckt sich noch mit dieser Umschreibung. Diese Gebiete wurden von Justinian den Langobarden hier zugewiesen. Und in der Tat konnten wir nun bei unseren Grabungen im größten Haus neben den Kirchen in Vranje typische und nur für Langobarden typische Stempelkeramik, bitte das nächste Bild, in einer höheren Phase entdecken. Das sind nun wieder Grenzen einer Interpretation. Das muss nicht heißen, dass dort wirklich zu diesem Zeitpunkt Langobarden gesessen haben, aber es ist zumindest die Zeit belegt, die nur über solche Keramik eben mit den Langobarden in Verbindung kommen kann, Verbindung gebracht werden kann. Wie auch immer eine langobardische Präsenz auf dem Eidowski-Grat jetzt zu erklären ist, die christlichen Kultgebäude wurden jedenfalls nach dieser Zerstörung, partiellen Zerstörung repariert und liturgisch ohne größere Veränderung weiter benutzt. Die romanische Bevölkerung dürfte auch nach Abwanderung der Langobarden aus diesen Gegenden verblieben sein, allerdings nur noch 20 Jahre, bis sie durch die Invasion der Awaren und Slawen dann wohl endgültig von dem Hügel verschwand, denn wir haben dann einen einheitlichen Zerstörungshorizont und keinerlei neue Siedlungsspuren. Wo die einwandernden Slawen gesiedelt haben und eventuell verbliebene romanische Reste gesiedelt haben, wissen wir nicht, weil die geplanten Forschungen in der näheren Umgebung dort durch verschiedene widrige Verhältnisse unterbrochen worden sind. Es ist dieser letzte Zerstörungshorizont, der sich im gesamten Ostalpenraum bis hinaus ins obere Trautal verfolgen lässt. Ein absoluter Bruch der Kulturkontinuität also und damit auch ein Bruch des christlichen Kultes und der damit zusammenhängenden Bauten. So einfach eine solch radikale, endgültige Zerstörung von christlichen Kultbauten ohne nachfolgenden Neubau festzustellen ist, so schwierig gestaltet sich der Nachweis eines, wenn auch noch so bescheidenes, Kultkontinuums in diesen Gegenden. Hier reichen oft die archäologischen Indizien nicht aus, um zu verbindlichen Ergebnissen zu kommen. Als Beispiel nenne ich die nachträglich stark reduzierende Umgestaltung in der frühchristlichen Bischofskirche auf dem Kirchbüchel von Lavant in Osttirol bei Lienz, dem frühmittelalterlichen oder spätantiken Nachfolger von Aguntum. Gemeint ist eine Abtrennung mit einer späteren Mauer dieser westlichen, rückwärtigen Partie. Der Ausgräber bringt auch als Datierungskriterium zwei Kapitelle, die dort gefunden wurden, mit ins Spiel, aber das ist eigentlich kein verbindliches Datierungskriterium. Meines Erachtens nach ist der Nachweis eines Kultkontinuums in diesem Raumteil über die Zerstörung hinaus in dieser frühen Zeit nur mit Vorsicht anzunehmen. Außerdem handelt es sich, wenn das der Fall wäre, bei diesem Raumteil ja nicht um eine eigene Architekturschöpfung, sondern eben einfach um einen notdürftig abgetrennten Teil einer bereits bestehenden Kirche. Das nächste Bild, bitte. Interessanter für diese Fragestellung wird ein anderes Beispiel einer Anlage, die Herr Kollege Bierbrauer in Friaul ausgegraben hat und deren Endpublikation kurz bevorsteht. Die Kirche auf dem Colle di Zucca bei Invellino. Über die Entstehung der Anlage, einer Saalkirche mit freistehender Priesterbank im Laufe des 5. Jahrhunderts und ihre Zugehörigkeit zur bereits besprochenen Gruppe in typologischer, chronologischer wie auch geografischer Hinsicht besteht keinerlei Zweifel. Auch ein dreiabsidialer Annex auf der Nordostseite, dort oben, passt durchaus in den Rahmen der Möglichkeiten dieser Zeit. Diese Kapelle könnte ihre Erklärung im Bereich eines Memorialbaus für verehrte Reliquien finden. Ein innerhalb der Anlage freigelegtes Taufbecken sowie einige frühe Gräber scheinen insgesamt anzudeuten, dass innerhalb eines solchen Komplexes mit mehrfachen Funktionen zu rechnen ist, wobei die definitive Raumgestaltung den jeweiligen lokalen Modalitäten vorbehalten blieb, wie Sie es auch in Vranje gesehen haben. Im Falle von Invellino kompliziert sich die Frage nach der Funktion insofern, als die eigentliche Siedlung mit einem weiteren christlichen Kultbau auf dem benachbarten Colle di Santino ausgegraben wurde. Hierzu wird Herr Bierbrauer nachher vielleicht ein paar erklärende Worte doch sagen können. Die wenigen beigabenführenden Bestattungen im Bereich der Kirche auf dem Colle di Zucca, also hier, belegen für das 6. bis 7. Jahrhundert einheimische romanische Bevölkerung. Das einheimische Element überwiegt auch im Fundgut auf dem Siedlungshügel, wenngleich die Indizien sowohl für ostgotische und langobardische Anwesenheit da sind. Ja. Gut. Jetzt brauchen wir das nächste Bild, der Dreikonchenanlage auf der Seite, die wir gesehen haben, entsteht in einer späteren Phase ein Neubau. Diese Kapelle, ein einfacher Rechtecksaal, der unterteilt ist, diese Kapelle hat ihre Parallelen auch im Alpengebiet, ist andererseits zu wenig typisch für eine nähere Bestimmung. Immerhin ist eine unmittelbare Kultkontinuität über die Altarstelle des 5. Jahrhunderts durch den frühmittelalterlichen Altar des Nachfolgebaus wahrscheinlich. Es liegt insgesamt auf der Hand, dass gerade Altäre mit den in oder unter ihnen verborgenen Reliquien zum Angelpunkt für eine derartige Kontinuität werden können, wie es der eben gezeigte Fall nahelegt. In der Regel wurde in der frühen Phase christlicher Architektur eine Altarmensa mit vier Stützen errichtet, wobei das Reliquiengrab im Zentrum des Bodens verborgen war. In den meisten südostalpinen Kirchen wird diese Stelle durch eine Störung im Bereich des Estrich markiert, wurden hier doch im Zusammenhang mit der gewaltsamen Zerstörung der Kultstätten die zum Teil in wertvollem Material ausgeführten Reliquiarien geraubt. Im einen oder anderen Falle haben sich diese Reliquiarien erhalten, Sie haben das gesehen in Säben zum Beispiel. Ich will hier das Beispiel von Vranje noch einmal anführen. Das nächste Bild bitte. Während in der oberen Kirche hier das ursprüngliche Reliquiarium nur durch die große Störung festgestellt werden konnte, konnten wir jetzt oder nach den Grabungen das Reliquiarium dieses Baptisteriums sichern. Und zwar war es auch nicht mehr in situ, zwar fand sich hier nur eine tiefe Störung, die wir allerdings identifizieren konnten mit einer Grabung, die zu Beginn des Jahrhunderts dort oben ein Dilettant durchgeführt hatte und, wie er glaubte, ein kaiserzeitliches Kindergrab dort entdeckt hatte. Bitte das nächste Bild. Dieses ist seine Fundzeichnung seines Kindergrabes. Ein Steinkasten und darin ein Holzkasten mit Beschlägen. Diese Stelle konnten wir genau identifizieren und orten und haben dann, bitte das nächste Bild, im Museum in Graz einen kleinen Steinkasten, der nicht zuweisbar, hier identifizieren können als das Steinkästchen. Und das nächste Bild, bitte auch die Reste des Holzkästchen, die ebenfalls im Grazer Museum aufbewahrt werden. Die Beschläge hier, der Schlossbeschlag, achten Sie auf diese gleichförmigen Verzierungen. Inzwischen ist ein identisches Reliquiarium ebenfalls in Slowenien, in der Gegend von Kranj, in Aidna, auf einem identischen Hügel wie Vranje mit einer identischen Kirchenanlage wie der unteren Kirche von Vranje mit einer identischen Besiedlung wie in Vranje entdeckt worden. Bitte das nächste Bild noch. Hier sehen Sie diese Reste des Kästchens von Aidna. Hier die Beschläge mit diesem Kreismuster, es handelt sich um ein identisches Stück, also offenbar eine gleiche Werkstatt, vielleicht auch sogar die gleichen Reliquien. Durch die erschöpfende Studie von Rudolf Noll konnten gerade hier für die nähere Umgebung von Trient im Nonsberg eine ganze Reihe von Reliquiarien gesichert werden. Bitte die Karte, die Sie gestern schon einmal gesehen haben. Diese Reliquiarien stehen zum Teil heute noch in kultischem Zusammenhang, wie zum Beispiel das nächste Bild, den Tassulo San Vigilio. Hier das Steinreliquiar mit dem mittelalterlichen Altaraufbau und bitte das nächste Bild, das dazugehörige Metall Skrinium drinnen. Diese Beispiele ließen sich beliebig erweitern, auch im ganzen rätischen Raum. Bei all diesen Beispielen ist der Bestattungscharakter der Reliquie noch voll erkennbar, sei es durch die Niederlegung im Boden unter dem Altar, sei es durch die Sarkophagform des Reliquiariums. Nur als Beispiel noch einen Neufund, den ich jetzt im Sommer in Syrien machen konnte. Es gibt ja diese Reliquiarien im gesamten Mittelmeerraum und sie wären austauschbar, wenn nicht speziell in Syrien eine Eigenheit wäre. Und zwar haben dort alle Reliquiaren, das ist ein ganz kleines Miniaturkästchen, aber es gibt auch die großen Reliquien-Sarkophage in diesen Nebenkammern der Kirchen, die haben samt und sonders hier eine Öffnung im Deckel und sie haben samt und sonders einen Kanal im Sarkophag, den Sie hier im Bruch sehen, der hier Außenwand mit dem Innenraum verbindet. Das hat eine wiederum liturgische Bedeutung. Man hat Öl oder Wasser durch die obere Öffnung gegossen, diese Flüssigkeit umfloss oder berührte die Reliquien, kam durch den unteren Kanal wieder heraus und wurde dann in die Pilgerflaschen abgefüllt. Ich zeige das Beispiel nur deshalb, weil man sieht, dass Reliquiarium trotz der Form eben nicht gleich Reliquiarium ist und dass auch dahinter andere Kulthandlungen stehen können in anderen Liturgieprovinzen. Abweichend von dem normalen alten Altar mit der Mensa bahnt sich nun jedoch bald eine Entwicklung an, die auch für die Altarform bestimmend wird. Man beginnt nämlich bereits im 6. Jahrhundert, bitte das nächste, das Reliquiarium nun hinter senkrecht zwischen die Mensastützen aufgestellten Marmorplatten zu verbergen. Hier ein Beispiel aus San Vitale in Ravenna. Hier haben Sie noch die Altarmensa mit den Mensafüßen, die Mittelplatte, aber zwischen diese Platten, zwischen diese Pfeiler, solche, werden nun Platten gestellt. Es gab vielleicht eine Zwischenphase, wo statt der Platten Vorhänge dort hingen. Es gibt davon wenigstens die bildliche Darstellung. Der Schritt, es entsteht auf diese Weise jetzt der sogenannte Kastenaltar. Der Schritt zum massiv gemauerten Blockaltar, der seit dem frühen Mittelalter üblich wird, ist dann nur noch gering. Der Übergang vom Tisch zum Blockaltar erfolgt also zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert, zu einer Zeit, die uns hier in diesem Zusammenhang ja interessiert und die auch für die Bauten wichtig wird, für auch vielleicht als Datierungskriterium einmal. Doch auch hier lassen sich als Ursache weder Romanen noch Germanen ins Spiel bringen, sondern wir sehen wiederum nur die schon öfters angesprochene liturgische Entwicklung im Hintergrund. In diesen Zusammenhang gehört dann auch das allmähliche Verschwinden der halbrunden Priesterbank, während der Altar jetzt seinen Platz im Zentrum der meist halbrunden Apsis findet. Mit einem gewissen Recht mag man daraus den Schluss ziehen, dass sich im Verlaufe von zwei Jahrhunderten wenigstens in den kleineren Kirchen die Zahl der offiziell an der Liturgie Beteiligten erheblich verkleinert haben muss. Ja, ich habe versucht, Ihnen einige Dinge hier aufzuzeigen. Sie werden auch bemerkt haben, dass eigentlich mindestens genauso viele Fragen wie Antworten in diesem Referat waren. Aber ich meine, das spiegelt eigentlich den Stand unserer derzeitigen Forschung wider. Und ich meine, es ist immer besser, man fragt mehr, als dass man weiß, ohne das richtig beweisen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir machen wie üblich eine Pause von 10 Minuten und werden dann uns der Diskussion zuwenden. Nochmal herzlich für den Vortrag danken und den Schlusssatz vielleicht an den Anfang der Diskussion stellen. Ihr Schlusssatz war ja einige Antworten, einige Fragen, viele Antworten, viele Fragen, wie Sie wollen. Auch das ist, Ihr Fach ist ja eingebunden in die Archäologie, es ist ja zumindest teilweise ein archäologisch ausgeprägte Disziplin. Auch hier hängt dieses, wie bei unseren archäologischen Debatten, Vorträgen und Diskussionen danach damit zusammen, dass die Quellenlage eben noch nicht ausreichend ist. Sehr viele in älterer Zeit gegrabene Kirchen in der Schweiz, in Oberitalien, in Kärnten, in Noricum, in Osttirol, aber eben leider Gottes nicht modern so ausgegraben, dass wir heute auch mit der Innenarchitektur, und dies ist ja das Entscheidende für liturgische Veränderungen, arbeiten könnten. Also auch hier leben wir von modern begrabenen Komplexen, und das Referat hat ja deutlich gemacht, es sind nicht sehr viele, ich nenne nur einige wenige, eben Ranje durch Herrn Ulbert, Ivelino und Seben, ein Anreiz mehr, eine Verpflichtung mehr, dass ich diese beiden Punkte auch jetzt möglichst bald publizieren werde. Also auch hier ein Spiegelbild der Quellenlage, wenn man über frühchristlichen Kirchenbau sprechen möchte und sprechen muss. Und ein solches Referat ist ja eingebunden in das Seminarthema so eng, ich glaube, ohne ein solches Referat kann man dieses Thema nicht umfassend abhandeln, das diesen Titel trägt, Romanen und Germanen im Alpenraum im 6. bis 8. Jahrhundert. Also nochmals herzlichen Dank. Wenn ich von meiner Seite aus die Diskussion ganz kurz eröffnen darf, vielleicht mit einem Punkt, wo wir das erste Dia bräuchten, um eine gerade in der liturgiegeschichtlichen Veränderung dieses Zeitraums einen Auffänger noch einmal aufzugreifen und zu fixieren. Herr Ulbert hatte Ihnen das Bild gezeigt. Das sind ja die Reste dieser frühchristlichen Aula mit den Elementen, die Herr Ulbert umschrieben hat, die wir im Metropolitansprengel Aquileia finden, Priesterbank, Presbyterium, Solia und so weiter. Diese Kirche fällt einer Brandkatastrophe zum Opfer. In der gesamten Kirche liegt eine Brandschicht etwa dieser Stärke, durchgehend. Nicht Brandspuren, sondern eine dicke Brandschicht. Die Kirche wird demontiert, wird einplaniert auf eine Höhe von etwa 60 cm. Auf diesem Niveau, auf einem sehr schön planierten Niveau, wird eben dann diese Kirche gebaut, und zwar ohne einen Hiatus. Hier liegt nichts dazwischen. Unmittelbar auf die Demontage, auf den Brand dieser Kirche, folgt dieser Kirchenbau ganz schlicht rechteckig, der dann später verkürzt wird. Das ist nichts anderes als eine Verkleinerung. Also zunächst dieser Kirchenbau. Wir haben das Glück, so wie Herr Ulbert bei seiner Reparaturphase in der Unterkirche mit der Totila-Münze dies einmal zeitlich fixieren zu können, haben wir auch hier dieses Glück gehabt. In der Trikora, die Sie sich jetzt ja hier drunter vorstellen müssen, die Trikora liegt ja hier drunter, hier ist die Südapsis dieser Trikora. Hier liegt ein großes Plattengrab, das den Boden dieser Trikora durchschlägt und durch stratigraphische Beobachtungen eindeutig zu den Gräbern gehört, die auf die jüngere Kirche, also auf diese Kirche Bezug nehmen. Ein Grab, typisch romanisch, umfasst mit Platten Mehrfachbestattung, 7 Individuen drin, das oberste, alle zur Seite geräumt, das oberste trägt, hat Beigaben, und zwar eine, unter anderem eine Riemenzunge, etwa so der Mitte, spätestens der Mitte des 7. Jahrhunderts. Also spätestens um die Mitte des 7. Jahrhunderts ist dieses Plattengrab bereits eingebracht, spätestens um die Mitte des 7. Jahrhunderts stand also diese Kirche. Sodass wir annehmen dürfen, Ende 6., Anfang 7. passiert diese Brandkatastrophe. Ich möchte jetzt nicht das Jahr 610 in die bösen Avarien hineinbringen, das wäre Spekulation, kann sein, wir können es nicht beweisen. Nicht jede Brandkatastrophe ist ein historisches Ereignis. Es brennt ja auch sonst einmal per Kase. Jedenfalls, Anfang 7. wird bereits diese Kirche gebaut, die eben nicht mehr, und darauf kommen es mir jetzt an, eben bereits um 600, Anfang 7. nicht mehr gebaut wird nach diesen liturgischen Ausformungen, wie sie uns die Kirchen des Typs Aquileia zeigen. Also bereits Anfang 7. eine ganz andere Bauweise, ein ganz anderes Innenleben der Kirche. Der Altar steht an dieser Stelle ganz knapp vor der Ostwand. Das heißt auch, wie Sie sagten es, nicht mehr hier weitere an der Gottesdienstzeremonie teilnehmende Kleriker, sondern der Altar ganz nah an der Wand, offenbar nur noch ein Zelebrant, der auch eine andere Stellung zur Gemeinde hat, als zuvor hier, als er hier seine Kulthaltung am Zentralaltar in der Apsis vollzog. Also an diesem Beispiel wird auch zum Beispiel deutlich, wie früh offenbar diese Liturgie ausgetauscht wird durch eine andere. Das wollte ich an diesem Beispiel nur noch einmal sagen, weil wir einen zeitlichen Anhaltspunkt haben, wann diese Kirchen nicht mehr mit diesem Schema gebaut werden, sondern eben dann den Typ der alpinen Rechteckkirchen, wie sie im 8., 9., 10. Jahrhundert hier in Dutzenden von Beispielen im Alpenraum haben. Das noch einmal zu dem Zeitpunkt. Herr Ulbert fragte dann eben nach dem Verhältnis zu der, wir haben ja auf dem Hügel, auf dem Kastellhügel auch eine Kirche ausgegraben. Diese Kirche ist Ende 8., Anfang 9. Jahrhundert, nicht früher, sodass hier offenbar ein Nacheinander der Kirchen hier und Kastellhügel besteht. Diese Rechteckkirche wird aufgegeben, offenbar in der zweiten Hälfte des 8., Anfang 9. Jahrhundert. Wir haben dort ein großes Altarkreuz gefunden, was zurzeit im Museum Schwidale ausgestellt ist, ein Holzkern mit Bronzeblechverkleidung, 1,10 Meter groß, ein großes Altarkreuz, auch als Vortragekreuz benutzbar, mit einer Ornamentik, wie wir sie in der Cosiddetta Architettura Longobarda kennen, also mit Flechtwerk und dergleichen. Das datiert uns ungefähr die Aufgabe der Kirche, und hier scheint dann ein, das war Ihre Frage, glaube ich, ein zeitliches Nacheinander vorzuliegen von der Kirche unten, dann zur Kirche im Kastellhügel. Also die Kirche auf dem Kastellhügel ist nicht die kastellzeitliche Kirche, sondern ist etwas Neues, als das Kastell längst, in das langobardenzeitliche Castrum längst ruinös war. Und diese Kirche oben ist dann, das wissen wir historisch, der Anfang dessen, was wir historisch ja in Friaul auch sonst in Italien fassen können, ist eine Pieve. An dieser Kirche hängt dann, was wir Pieve-Organisation nennen, 12 Kirchen hängen an dieser Santa Maria Maddalena, deren älteste Bauphase im 9. Jahrhundert, Anfang 9. Jahrhundert, hängen an dieser Pieve dran. Also so ist das in Iulino zu denken. Das nur auf Ihre Frage. Zu der langobardischen Keramik in Vranje. Ich meine schon, wir kennen sehr wenig langobardische Keramik, Stempelware in Italien, und ich glaube, wenn die Ware auftritt, dann steht sie irgendwie doch in einem relativ konkreten, Betonung auf konkreten Kontakt zu Langobarden. Ich persönlich glaube, dass dort eben im Gegensatz zu Invelino, wo wir, ich sage ja, 20 Zentner Keramik haben, riesige Kisten, nicht ein Stück Stempelware. In der kleinen Siedlung von Ranje ist eben diese Ware in einiger Zahl da. In einiger Zahl, ja, das ist mehr als die. Ja, in einiger Zahl da. Also hier hat man offenbar das Nebeneinander von Langobarden und Romanen, also die Beweisführung einer langobardischen Präsenz an diesem Beispiel ist eben möglich und in Invelino ist sie nicht da. Also das heißt, wenn Sie mir methodisch entgegenhalten, in Invelino ist das ein Argumentum e silentio, ist immer gefährlich, aber Sie sehen am Beispiel Branje, mit einer Wahrscheinlichkeit kommen wir doch weiter. Das Fehlen in Invelino bei so viel romanischer Ware und das Vorhandensein von langobardischer Ware in Branje zeigt doch, dass wir aus den Schlüssen von Invelino doch auf das Fehlen von Langobarden im Castrum im Sinne einer Dauerpräsenz in großer Zahl schließen dürfen. Das ist auch typisch, also wirklich hundertprozentig langobardische Keramik, da ist gar kein Zweifel dran. Ich habe ja alle Stücke in Italien in der Hand gehabt. Ja. Da ist gar kein Zweifel. Ich glaube, das ist gerade ein schönes Beispiel für das Mit- und Nebeneinander von Roman und Langobarden, die aber dann in Vranje eben keine Zäsur bedeuten. Wie ich in Invelino ja auch sagte, die Landnahme der Ostgoten, Landnahme in Gänsefüßchen, die Landnahme der Ostgoten und Langobarden hat auch in der Talschaft von Invelino keine Zäsuren bedeutet. So im Rande eben auch. Erst die Slawen, da sieht dann in der Wertigkeit sehr viel anders aus. Gut, das zunächst mal meinerseits. Bitte schön, das Wort an das verehrte Auditorium zurück. Ich habe eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts in Kurrätien die dreiachsigen Saalkirchen einsetzen? Stimmt das? Ja. Aber es gab dann trotzdem noch vorher frühchristliche Anlagen einfach. Ja. Stimmt das? Ja. Im 5. Jahrhundert. Ja. Ja. Und da wollte ich noch etwas fragen, nämlich zur alten Forschungsmeinung, gerade in Österreich verbreitet, die die Chronologie und die Typologie von den einzelnen Kirchen ableitet, wie diese Kreinfasserkirche, ja. Früh und dann immer komplizierter. Und dann auch die Frage der Priesterbank. Nicht angebahnte Priesterbank früh, angebahnte Priesterbank spät. Das ist eine Forschungsmeinung, die meines Wissens in Österreich noch nicht ganz. Ja, leider. Nee, das was für Studenten meinerseits jetzt schwierig zu beurteilen ist, weil man ja eben an ihnen halt die Grenzen legt, auch forschungsmäßig. Ja, also ich habe ja mal in der Arbeit diese ganzen Sachen genau untersucht, beziehungsweise was man von den einzelnen, jetzt in diesem Fall österreichischen Bauten, wirklich weiß. Und ich habe auch mir die Mühe gemacht, die einzelnen Autoren dann zusammenzustellen und habe also da, es geht dann, sieht man, dass eben einer vom anderen übernimmt. Wenn man auf den Grund zurückgeht, was also häufig der alte Egger war, nicht, dann sieht man auch, dass er zumindest keinen Beweis dafür schreibt, von der Grabung her. Nicht? Man hat früher eben auf manche Dinge nicht so genau geachtet. Und das hat sich dann einfach fortgeerbt. Theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass eine Entwicklung in irgendeiner Form schon gewesen sein könnte. Aber mit unserer Kenntnis von diesen Dingen, soweit sie uns schriftlich vorliegen, kann man es eben nicht rauslesen. Und da sieht es aus im Moment so, dass auf diese Dinge eigentlich nicht ankommt, dass das also offenbar ziemlich wahllos, wie wir es heute sehen, die Priesterbank steht und die Apsis aussieht. Es liegt zunächst einfach mal daran, dass man die einzelnen Bauten nicht datieren kann. Das sind alle nicht relativ. Herr Ulbert ist hier zu bescheiden gewesen auf Ihre Frage. Das ist wenn Sie hier wirklich über die Österreich, über die Karte Landesforschung hinaus sich informieren wollen, Sie gingen ja davon eben aus in Ihrer Frage, ja. Wenn Sie das Buch über Oranje lesen, ist eine kritische Bestandsaufnahme gerade Ihrer Frage durchgeführt worden, und dort ist sehr nüchtern der Forschungsstand, das, was wir wirklich wissen und das, was wir eben nicht wissen, dort sehr nüchtern dargestellt. Ihre Frage verstehe ich sehr wohl. Wenn Sie den letzten Aufsatz von Herrn Picutini in der Carinthia nehmen, über frühes Christentum in Österreich, da ist eben eine Tafel drin, wo es eben, ich darf jetzt vereinfachen und dem Kollegen Picutini nicht zu sehr hier, bitteschön, aber die Tendenz, das Einfache, Sie sehen, vom Einfachen zum Komplizierten, vom Älteren zum Jüngeren, das ist natürlich keine methodisch akzeptable Beweisführung. Was wir brauchen, sind eben modern begrabene Kirchen mit der Innenausstattung und eben hier und da das Glück, datierende Funde zu haben. Die gibt es eben nur zurzeit in Oranje, erstmal modern begraben, aber auch mit datierenden Funden. Sie gibt sie in Ivelino hier mit diesem Grab, nicht? Und sie gibt sie in Aquileia. Die Frau Bertacchi hat dort sehr sorgfältig gegraben, und auf diese theodorianischen Bauten in Aquileia kommt ja die Phase, die Kirche, die Post-Theodorianer und die Post-Attilaner, wie Frau Bertacchi sich ausdrückt. Und dort hat sie Münzen in den Zwischenschichten drin. Und dort kann man tatsächlich relativ gut diese drei Kirchenphasen, die theodorianische, die post-theodorianische und die post-attilanische, durch Goldmünzen sogar in den Schichten datieren. Aber das ist alles, was wir wissen. Also wir stehen, Herr Ulmert hat am Schluss gesagt, auch hier in vielen Punkten am Anfang, dieses Chronologieschema vom Einfachen zum Komplizierten, bitteschön, ganz vergessen. Ich wollte doch noch dazu sagen, auch in diesem neuen Katalog der Severinsausstellung, ja, nicht? Da ist ja von Herrn Ubel das Gleiche wieder im Grunde genommen gemacht, ja, auch wieder typologisch geordnet, und ich habe inzwischen mit Herrn Ubel korrespondiert und habe ihm auch mein Oranje-Band jetzt inzwischen geschickt, und ich habe den Eindruck, dass also zumindest er bekehrt ist inzwischen, und er hat das wohl auch schon weitergegeben nach Kärnten, da steht mir der Herr Fuchs, er hätte das inzwischen auch jetzt mitgekriegt. Also da scheint zurzeit etwas ins Rollen zu kommen. Hoch in der Kontinuität. Nicht auch hier hätte man gerne, in Oranje kann man sagen, da ist um 600 herum tatsächlich die Aufgabe dieser Siedlung und dieses kirchlichen Zentrums. Man möchte mal sehr genau wissen, wie das in den Kärntneranlagen steht, ob das überall auch so ist. Das wissen wir nicht, weil diese Kirchen nicht modern begraben sind. Und die große Hoffnung im Moment wird in Österreich auf dem Hemmerberg begraben. Ich kann nur hoffen, oder es ist gegraben worden, es gibt nur Vorberichte, ich kann nur hoffen, dass man dort auf diese Dinge mal geachtet hat, auf die jüngsten Straten, wie das da aussieht. Nicht? Also die Chancen sind da, wir kommen sicherlich weiter, nur müssen wir Geduld haben und vielleicht noch 20 Jahre warten. Es scheint mir in Ihrem Vortrag eine Frage offen geblieben zu sein, was diese drei Kirchen da oben auf dem Berg eigentlich sollen. Ja, ich habe das natürlich nicht so nah ausgeführt. Bis jetzt ist es auch nicht widersprochen worden. Es bietet sich an, also klar ist mal, dass die Taufstelle da ist, nicht? Dass die... Mit der rechten Taufstelle. Ja, ist ja mit dem Taufstelle. Ja, gut, das brauchen wir dann also auch wieder nicht weiter ausholen. Was die überhaupt dort soll, drei Kirchen. Hügel. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon so eine Art religiöses Zentrum ist, das für einen weiten Bereich, dort ist die heute noch die Siedlungsstruktur so, dass es kleine Weiler im Wesentlichen sind, weit um die ganze Talschaft, die Hügel, also so im Umkreis von vielleicht 20, 30 Kilometern ein recht unzugängliches Gebiet. Und da gibt es auch heute noch fast keine Kirchen, also weil es eben auch keine Dörfer gibt. Oder nur mal kleine Kapellchen an einem Bauernhof dran. So ähnlich dürfte das dort auch gewesen sein. Man hat dann halt ein Punkt, der relativ günstig lag, weil er von dem Tal, von der Saale aus erreichbar war, der andererseits aber schon so versteckt war, dass er nicht gleich jedem Feind auffiel. Und man hat das so als Zentrum. Und sicher hat dort oben irgendwie auch ein Pfarrer gewohnt, nicht? In einem dieser wenigen Häuser. Man hat aber dort oben, also man hat zum Beispiel offenbar nicht die Toten aus diesen Weilern, die dann dazu gehört hätten, dorthin gebracht zur Bestattung. Das ist vom archäologischen Befund her ausgeschlossen. Dieses kleine Gräberfeld dort unten ist also nur zuständig für die paar Leute, die oben sind. Die Priester vielleicht sind es die Leute in dieser Gruft, 7 Männer, wenn die Bestimmung stimmt. Also anders als in Seben, die Talschaft, ja, bestattet bringen die, ja, auf diesem Hügel an die Kirchen im Zentrum, während in Seben ja auch nur die Talschaft an diesem Monstag abgestattet. Mhm. Das wäre das Gegenpol. Aber man sieht eben auch die Verschiedenartigkeit der Möglichkeiten. Ja. Man kann wirklich in diesen Dingen nicht alles über einen leisten. Ja. Ja. Ja, während es ja zuerst, also die ursprüngliche Vorstellung in Vilino ja auch in mindestens 2 Kirchen nebeneinander ursprünglich noch vorsah, schien ja eine gewisse Parallelität der Fälle vorzulegen, während jetzt ja also das Nacheinander wohl klar herausgekommen ist nach dem neuen Studium. Und ich wollte aber außerdem noch darauf hinweisen, ich meine, dass man nun einfach 3 Kirchen nacheinander dort ansetzt, das reicht ja nicht alleine, sondern ich meine, vielleicht jetzt noch ein bisschen darauf hinweisen können, dass ja die Qualität dieser 3 Kirchen sehr unterschiedlich ist. Dieses Nacheinander nicht einfach nur 3 Räume sind, hier ist einer und jetzt ist noch einer, sondern diese 3 Räume ja doch Qualität sind, die sind in sehr unterschiedlicher Form gebaut worden. In Vilino. In Vilino jetzt. Ja, das führt jetzt wiederum zur der Begriff Qualität. Diese frühchristliche Kirche hat Mosaikfußböden. Ich habe ja am Montag diese Dias gezeigt, diese Mosaikböden drin. Sicher, das ist ein Hintergrund, da müssen die Leute, da ist ja auch eine Stifterinschrift drin, die haben halt auf den Tisch des Hauses gelegt. Die Nachfolgekirche, diese Rechteckkirche hat das nicht mehr. Seben, Sie haben ja gesehen, im Bischofssitz, diese Kirche, wir waren ja dort, hat auch keine Mosaiken. Also, ich weiß nicht, ob diese Frage des wirtschaftlichen Hintergrundes, ob da Mosaikfußboden drin ist, ob das so entscheidend ist, um eine Kirche zu beurteilen. Ich persönlich glaube es nicht. Naja, aber man ist ja in Berlin, also bei den Kritos, auf den Kritos Kirchen, auf dem Zugallinen, ja, nicht nur, dass die eine Mosaik hat und die andere nicht, sondern ich meine auch von Dimensionen her. So. Der Leinraum ist in beiden gleich groß. Der Leinraum der Aula ist genauso groß wie der Leinraum des ersten Nachfolgebaus mit Rechteck und Riss. Und die Größe des Leinraums ist natürlich das Entscheidende. Die sind gleich groß. Nur hat sie eben keine Mosaiken und ist liturgisch anders gebaut. Die Priesterbank ist weg. Der Leinraum ist gleich groß. Aber auch hier, wie gesagt, das sind Dinge, die sind am Anfang des Nachdenkens über jene Probleme, die wir sonst so gar nicht fassen können. Aber wenn ich noch etwas sagen darf hier als Stichwort für weitere Diskussionen, was ich ganz zentral fand in Ihrem Referat, ist dieser Wechsel von den Kirchen mit einem Altar dann eben in die mittelalterliche Tradition überleitend am Beispiel der 3 Apsiden, Kirchen Kurrätsels im 8. Jahrhundert, wo dann plötzlich in einem Kirchenraum man mehrere Heilige verehrt. Das halte ich für eine ganz, ganz zentrale Beobachtung in der Entwicklung kirchengeschichtlich, liturgiegeschichtlich hier im alten Raum. Das halte ich für ganz, ganz zentral, das, was Sie hier herausgearbeitet haben. Das hängt aber wohl auch mit der Änderung der Reliquiennutzung, sagen wir mal, oder der Reliquienvorstellung als Ganzer, ja, zusammen. Ja. Ich meine, wenn, ja, die Kirche früher ihren, ja, Heiligen hatte oder so, ja, plötzlich fängt man zusammen, ja, nicht? Und so, ja, und dadurch wird natürlich, werden auch sagen wir, soziale Unterschiede innerhalb der Heiligenstrukturen ausgebaut und es gibt dann Haupt- und Nebenaltäre und so. Und es muss irgendwie sprechend gemacht werden, dass man dann als Reliquien. Aber das ist doch ganz zentral in der Entwicklung. Das fand ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Sicher, aber das ist die Zeit, in der eben auch diese Wallfahrtsbewegung nach Rom zum Beispiel eben sich verstärkt. So im 7. Jahrhundert. Und jeder Mönch geht hin und bringt dann was mit. Dass man Reliquie mitbringt. Und dass man eben nicht mehr die Kontaktreliquie sozusagen als Reliquie ansieht, sondern das Stück des Heiligen. Also ich hielt diese Beobachtung für ganz, ganz zentral. Mich würde interessieren, die Frage von Klöstern aus dem 5. Ja. oder 7. Jahrhundert. Wo gibt es so etwas? Und zwar in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Es existiert dieser Brief Pelagius des Ersten an einen Marcellus Episcopus Sevoniensis oder ähnlich. Und da wäre es natürlich sehr schön aus dem Jahr 559, wenn man den auf den Bischof von Seven beziehen könnte. Das ist die Überlieferung äußerst kompliziert. Der Sevoniensis ist nicht eindeutig, sondern sie den Handschriften des Mittelalters mit x Varianten überliefert, aber einige Sevoniensis, was man mit Seven in Übereinstimmung bringen könnte. Dazu kommt, dass ein Bischof Marcellus in den Sevener Bischofslisten drinnen ist. Die Bischofsliste ist durcheinander. Also es ginge vielleicht, den Zusammenhang herzustellen. Der Inhalt des Briefes ist so, dass man Ja und Nein sagen kann. Ja, kann man sagen, denn es steht drinnen, dass dieser Bischof Marcellus die Priester, die aus Teilen Italiens dorthin geflüchtet sind, soll er überprüfen und unter Umständen wieder in ihre kirchlichen Pflichten vollziehen lassen. Das würde sehr gut für Seven passen, dass aus den Teilen Italiens dorthin geflüchtet, was außerzeichnet für eine Ecke. Dann kommt aber drinnen der Passus, dass ein Kleriker oder Mönche oder Priester aus den Klöstern auch heranziehen soll. Da ist jetzt die Frage, ja, wir haben keine Klöster, wir wissen nichts von Klöstern. Dieser Passus widerspricht also einer Gleichung des Briefes an den Bischof von Seven. Wenn wir aber Klöster in der Umgebung nachweisen könnten, wäre dieses Hindernis etwas ausgeschaltet. Deshalb interessiert mich das. Gibt es irgendwo Nachrichten von Klöstern in dieser Zeit? Archäologisch offenbar nicht. Dass man sagen kann, das ist ein Kloster, das wir außer Grab haben. Ich glaube, die einzigen, die naheliegenden Vorbilder sind einmal die Tatsache der Vita Severini, wo im 5. Jahrhundert Klöster existieren, und zwar in gar nicht geringer Zahl. Und dann, ich bin mir gar nicht sicher, ich muss noch mal nachschauen, wie ist es mit dem Secundus von Trient? Ist der nicht auch ein Abt eines Klosters? Er ist ein Abt von Trient offenbar, oder in der Umgebung von Trient, von wo ist er? Komm, weiß ich nicht. Also es ist Abt überliefert, aber es ist einzuordnen. Es ist Abt überliefert, aber nicht einzuordnen. Ja. Ohne jede konkrete Vorstellung. Also Abbas ist nicht bezeugt. Ja, Abbas bezeugt, aber ohne jede konkrete Vorstellung. Decisamente. Poi il problema è effettivamente si potrebbe estendere ad altre considerazioni per l'età longobarda, perlomeno dell'ambiente longobardo, cosa hanno intesi i contemporanei con monasterium, perché non è sempre chiaro, qualche volta monasterium è un sacello o poco di più, non c'è una vita comune. E anche cosa si intende per vescovo. Vi sono decisamente nella danno covarda dei vescovi, o perlomeno degli individui detti vescovi, che non sono vescovi diocesani. E così penso vi possano essere degli abati che non hanno nessuna abbazia. Per i vescovi abbiamo un pochino più, diciamo, di notizie. Per gli abati senza abbazia direi una presunzione. Però effettivamente c'è una sorta come di sconcordanza o di frattura tra le varie testimonianze. Per cui dire se uno è abate di Trento o abate nella Narnia, se è vescovo a Chiarieti o addirittura vescovo a Viterbo, dove non ci fu mai un episcopato nell'alto medioevo, ebbene diventa quanto mai altro. Man parla nur zum Beispiel an das Problem Gregors des Großen als Abt von St. Andreas zu denken, dann wird einem schon klar, was dahinter stehen kann. Aber ich würde auch sagen, unsere Vorstellung von Klöstern ist, glaube ich, falsch, der Weg entwickelt. Wir sehen Klöster, da sehen wir Fulda oder das Klöster mit einem großen, mit Hunderten von Mönchen oder mindestens in der späteren Zeit, also Dutzenden oder so, während wir ja durchaus immer gebannt sind, wenn man gerade so Glucker oder so betrachtet, da gibt es Klöster ja, praktisch sitzt da einer und dann sitzt da noch einer und dann lässt der Patron, der es gegründet hat, der sagt, also wenn ich dann vielleicht alt bin, dann komme ich da auch noch dahin und hat dann manchmal das Gefühl, da muss der eine schon weg, weil sich sonst nicht mehr kommt. Also ich meine, die Vorstellung vom Kloster ist da, glaube ich, so diese Allgemeinvorstellung, die man hat, wenn man Kloster sagt, die muss man revidieren. Nicht dieses Klosterwesen, was ja noch ganz aus dem Eremitentum herauswächst in der Zeit. Und das ist nicht nur für die Zeit, sondern bis ins weit ins Hochmittelalter immer wieder die gleiche Situation, dass sich spontan irgendwo Klöster bilden. Wir kennen nur die, die dann hinterher zu bedeutenden Klöstern aufgewachsen sind. Ich habe es mal irgendwo niedergelegt, weil wenn der Romuald jetzt nicht Camaldoli hätte zu dieser Höhe führen, das heißt, er selber hat es sondern seine Nachfolger Camaldoli zu dieser Höhe geführt hätten, wüssten wir nichts davon. Das wäre also eine Entwicklung gewesen, da hat der Bischof von Arezzo gesagt, ja, da könnt ihr hingehen, da könnt ihr sowas machen. Dann haben die angefangen und es ist gut gegangen und dadurch wurde es plötzlich ein großes Kloster. Und es gibt genug Beispiele, wo man zeigen kann, dass es schief gegangen ist. Nach einer Generation war eben die spirituelle Kraft hin, niemand kam, keine Nachfolge, also das Ding ging wieder ein. Nicht? Die bauten ja Klöster einfach irgendwo im Nürnberg, die fragten, dürfen wir da hin, manchmal fragten sie auch nicht. Nicht? Dann wurde hinterher, wenn es gut funktionierte, kam dann der Besitzer und sagte, oh ja, das macht wieder brav, jetzt schenken wir euch auch noch ein paar Ecker dazu und so. Das ist diese Klostersituation, wenn wir Kloster sagen, haben wir also eine Vorstellung von so wohlorganisierten großen Anlagen da. Das muss natürlich das frühe Mittelalter ganz bestimmt und bis weit ins Hochmittelalter also mit großer Skepsis betrachten. Theorie und Religion. Ich glaube, das Problem des Abtes, nicht? Naja, sieh, nicht, was heißt der Abt? Un Monasterium, o un Cenobio, e noi, ecco del resto, noi introduciamo una distinzione che forse in questo momento è terza, Cenobio e Monastero, ma insomma. Chiamiamoli pure monasteri, sono forse queste fondazioni, a Lucca mi pare sia particolarmente evidente, queste fondazioni familiari, perché familiari, ma nel senso che c'è andato il fondatore, il fratello e forse un servo, è un monastero quello, ma per noi appunto direi di no, ma per loro sì lo era, è considerato direi un monastero a tutti gli effetti, e si sono autonominati abati, in qualche caso c'è da crederlo, insomma. Da su questa, perché non penso che ci sia una nomina episcopale e men che meno un'elezione, dato il livello infinitesimale della cosa. Del resto ancora, sempre nel territorio senese aretino, è evidente che il monasterium, il termine è decisamente questo nelle fonti, il monasterium assume il significato della chiesa privata fondata da una persona sola. Del resto questo si trova anche in Agnello Ravennate, questo significato di monasterium come chiesa privata fondata da una persona sola. Quindi direi che quasi il monastero sarebbe, cioè monasterium potrebbe quasi essere tradotto come cappella privata, come chiesa di fondazione privata. Quanti preti ci stessero, anche qui quasi mai lo sappiamo, non ce ne dovevano essere molti. Quando ce n'erano due o tre si poteva configurare di fatto, se non di diritto ecclesiastico, una comunità monastica, c'era forse più l'intenzione che la realtà, e questi possono essere i monasteri. Il problema del coro episcopato è effettivamente comunque abbiamo questi personaggi, a cominciare da quell'Odegaard che compare in un documento a Farfense e che poi fu sepolto quasi certamente a Filatiera, perché il nome è rarissimo, deve essere la stessa persona vissuta negli anni di Astolfo, è detto vescovo, ma non è certamente vescovo di Rieti, perché per quell'epoca conosciamo abbastanza la sede episcopale, è probabilmente uno di quei corepiscopi missionari che c'erano nel regno dal VII secolo in poi, ma forse non solo nel regno longobardo, perché mi pare che una cosa del genere esistesse anche nel regno visigotico. Quindi sarebbe ogni, direi, uno sforzo di cattolicizzazione, se si può dire così, o di, appunto di recupero, di opposizione all'ortodossia romana, c'è questa specie di, niente, ne ha parlato a lungo, forse anche con qualche esagerazione, nel senso che l'ha visto più sistematico di quanto in realtà non fosse, però effettivamente c'è questo clero, che io direi d'assalto, che ha una certa sua organizzazione, che con questi vescovi, che non sono vescovi diocesani, ma non sappiamo bene come esercitassero la loro autorità sui preti loro sottoposti, poi soprattutto quali fossero i preti loro sottoposti. Insomma, è anche qui caso per caso, luogo per luogo, non facciamo delle categorie, non facciamoci imprigionare dalla figura del monastero, che deve essere almeno, non so, di 20 monaci, con una sede idonea, comune, direi, con tutte le funzioni proprie per dare la regola benedettina di quella basiliana. Il monastero può essere qualcosa di infinitamente più vario, direi, e anche di più modesto. Quindi, direi, risolviamo, se ci riusciamo, caso per caso, questi problemi, non facciamoci imbottigliare, lo dicevamo già in questo. Es gibt noch einen Hinweis, wollte ich hinzufügen, aus den Gesetzen Eisfurs, wo sagt, die Klostergröße bestimmt, und zwar deshalb, weil Äbte kleinerer Klöster nicht vom Schwur befreit sind, also bei Dissens, sondern nur die größeren Äbte größerer Klöster. Und da liegt die Grenze bei 50 Mönchen. Also er sagt mehr oder weniger 50 Mönchen, die wir früher haben, das sind große Klöster und klein. Ich meine, das stimmt für unsere Sachen hier nicht ein. Was ich nur sagen wollte, also Kloster, auch damals wurde Qualität an Größe irgendwie gemessen. Also es gab Klöster, die man sagt, ja, das sind welche. Und das andere, naja, das sind auch welche. Auch damals. Ich wollte Herrn Ulbert für etwas danken. Er sprach von Kirchengruppe. Und ich bin sehr froh, dass ein Wort, was auf der Reichenau auch so üblich war, wieder verschwunden ist, die Kirchenfamilie. Denn Kirchenvater und Mutter und Kind, das ist doch irgendwie sehr komisch. Ich bin also doch sehr für die Gruppe. Ich hätte eine Frage an den christlichen Archäologen. Inwieweit kann man die Vorstellungen konkretisieren über die Liturgie, die in einer ganz bestimmten Kirchenform, oder die einer ganz bestimmten Kirchenform zuzuordnen ist? Das ist ja eine Frage, die selbstverständlich auch in anderen Quellen als mit der Archäologie zu beantworten ist. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, ich vermute, wahrscheinlich können Sie mich, vielleicht können Sie mir was anderes als ausgenommen, meine Vermutung, dass man in irgendeiner zeitlichen Abfolge erst die Liturgie und dann den Kirchenbau ändert, oder es ist etwa umgekehrt. Oder kann man das nicht entscheiden? Also das, was sich mehr entwickelt, ist sicher die Liturgie. Ja. Und das zieht dann nach. Nur, ich meine, es ist inzwischen so, man hat früher sich überhaupt nicht um Fragen der Liturgie projiziert auf den Kirchenbau gekümmert. Kein Mensch hat das getan, und man hat in allen Hand- und Lehrbüchern, Architekturbüchern gibt es Kirchen und so, kein Mensch hat sich darum gekümmert. Das ist eigentlich eine ganz neue, moderne Richtung dieses Faches, das ich vertrete, und jetzt versucht man bei Bauten, die früher mal freigelegt und ausgegraben sind, versucht man noch nachzuholen, was vielleicht an Spuren noch zu sehen ist für Einbau von Schranken oder an den Säulen, welche Löcher, wo vielleicht Vorhänge gewesen sind und solche Dinge. Das ist also für Nordafrika inzwischen gemacht, für Spanien auch, sind es weniger Bauten. In anderen Provinzen ist es da noch arg im Argen, aber ich glaube, allmählich bekommt man etwas doch raus. Und es zeigt sich jetzt eben schon, dass das so fruchtbar war, denn die Liturgie, die in verschiedenen Provinzen, ich meine jetzt nicht kleinen Provinzen, Noricum und Raetien, sondern ich meine jetzt in Kirchenprovinzen, also sagen wir mal Nordafrika und Kleinasien, die war eben anders, dort wie dort. Und diese großen Unterschiede, die zeichnen sich in der Tat ab durch die Einrichtung in den Kirchen. Und es gibt also eine Zeit, je früher, desto günstiger, wo sich tatsächlich auch so Änderungen dann am Bau, im Bau ablesen lassen. Je später das wird, das heißt also, sagen wir, für den östlichen Bereich ab dem 9. Jahrhundert, da ist die Liturgie so fest geprägt, so wie sie heute noch ist, und dadurch auch ein bestimmter Kirchentyp so fest und die Einrichtung so fest geprägt, da ändert sich nichts mehr. im Mittelalter bei uns in diesem Maß auch nicht mehr. Und dann kommen eben andere Kriterien. Dann kommt plötzlich das Kriterium zur Kunst. Dann kommt eben, dass man eine Kathedrale baut und man sieht irgendwo anders einen ähnlichen Bau, den stellt man sich auch hin und bringt da eben die gewachsenen liturgischen Erfordernisse irgendwie unter. Das ist dann das andere. Nicht? Aber ursprünglich hat man, ist schon die Liturgie das gewesen. Allerdings, man darf das dann auch nicht zu überbetonen, ein Bau hat nur in der Einrichtung darauf Rücksicht genommen. Und nicht, jetzt mal abgesehen von diesen Apsiden, das ist wirklich etwas, wo sich das auch mal in größeren Details bei der Kirche auswirkt. Sonst sind das Dinge, die eben wirklich nur in Spuren noch nachvollziehbar sind. Jetzt noch eine ganz konkrete liturgisch-geschichtliche Frage, und zwar betrifft es das 5. Jahrhundert. Es gibt da die Theorie von Gambart, dass es für Neurikum liturgische Einflüsse aus Indien gibt und von Simon, über Simon ja wieder Einflüsse aus den Vorderen Orient. Lässt sich da irgendwas, ohne jetzt auf den historischen Wert oder Unwert dieser Theorie näher einzugehen, lässt sich da irgendetwas von Ihrer Seite her feststellen? Ja, also feststellen kann ich nur, dass ich diese Verbindungen nicht sehe. Dies ist nicht. Ich habe mal eine sehr ziemlich umfangreiche Studie über diese Liturgieformen im östlichen Illyricum gemacht und bei einem Kongress in Saloniki. Und dazu habe ich also hunderte von Kirchen mal einfach auch diese Dinge hindurch geprüft und habe dann festgestellt, dass es schon kaum mehr Verbindungen gibt zwischen zum Beispiel Bauten im jugoslawischen, heutigen jugoslawischen Bereich, also im westlichen Illyricum, liturgischen Einrichtungen und den im östlichen. Das ist also schon nicht mehr, sodass also auch dieses östliche Illyricum, westliche Illyricum mit dem Sirmium da drin, das wird ja also schon einfach auch als Bindeglied ausfallen. Das ist eine Theorie, aber von den Bauten her lässt sich da nichts beweisen. Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, dann darf ich sozusagen, dann muss ich sozusagen am Ende meines Amtes walten und darf zwei Bemerkungen aus meiner Sicht zum Schluss der Tagung sagen. Zum einen möchte ich den Dank an den Hausherrn, an Herrn Professor Brody und vor allem an Frau Krieg, an die Sekretärin, richten. Dankesworte. Beide haben ja die Hauptlast vor allem in der Vorbereitung der Tagung getragen. Und ich möchte mich in unser aller Namen hierfür und für die uns gewährte Gastfreundschaft sehr herzlich bedanken. Ich möchte Sie bitten, Herr Brody, auch Frau Krieg, dies bitte sehr herzlich unseren Dank weiterzugeben. Zum Zweiten ein ganz persönliches Schlusswort, das den Hintergrund der Tagung betrifft. Die Tagung war ja durch die Auswahl der Referenten, wie Sie gesehen haben, zugeschnitten auf das interdisziplinäre Gespräch. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist seit 10 Jahren ein Schlagwort. Sie ist modern geworden. Mit diesem Titel kann man sogar bei Politikern sehr leicht Geld locker machen. Wenn dieses Wort fällt, dann sitzt das Geld offenbar lockerer, als wenn Spezialisten tagen. Also sogar bis in diese Welt ist der Wert oder Unwert solcher Tagungen fortgeschritten. Also wir tagten hier interdisziplinär und die Diskussionen, die zum Teil, ich habe mich darüber gefreut, zum Teil sehr lebhaft, sehr spontan waren, wir hatten auch meistens genügend Zeit zum Gespräch, haben ja bewiesen, dass die verschiedenen Disziplinen, die an einem solchen Thema arbeiten, durchaus in der Lage sind, hier im gemeinsamen Gespräch auch neue Fragestellungen zu entwickeln, auf neue Probleme aufmerksam zu machen, auch vielleicht in den einzelnen Fächern strittige Dinge einer Lösung bereits im Gespräch näher zu führen oder auch hier zum Teil näher geführt zu haben. Das Persönliche, was ich jetzt anschließen wollte, ist, ich würde den Sinn der Tagung mit interdisziplinärem Charakter nicht darin sehen, dass man alle 4 Jahre oder alle 2 Jahre sich zu solchen Tagungen trifft, in eine interdisziplinäre Euphorie ausbricht, wie schön das ist. Ich glaube, interdisziplinäre Zusammenarbeit kann nur sein, wenn das, was hier an einer Stelle probeweise initiiert und durchgeführt worden ist, praktisch umgesetzt wird, dass man sich auch zwischen diesen 4 Jahren an den Universitäten im Kreise der Kollegen interdisziplinär alltäglich trifft. Wenn also die Zusammenarbeit interdisziplinär in Spoleto jedes Jahr oder auf DFG-Tagungen in großen Abständen stattfindet, ich glaube, dann sägen wir uns den eigenen Ast ab, auf dem wir sitzen. Ich glaube, interdisziplinäre Zusammenarbeit kann nur sein, zwischen diesen Tagungen auch konstruktiv, aktiv, mit sehr viel Mühe und Geduld im Gespräch der Disziplinen zuzuhören, zu lernen und vielleicht auch dann einmal, was ja bislang kaum stattgefunden hat, auch einmal gemeinsame Forschungsprojekte entwickelt. Also von den Sonntagsreden auf den Tagungen mal zur konkreten Arbeit zwischen den Tagungen. Wenn ein solcher Anstoß von solchen Tagungen vermittelt wird, fände ich, wäre das beste Ergebnis einer solchen Tagung oder Tagungen solcher Art. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich dieses persönliche Schlusswort sehr realistisch gehalten habe. Es wäre mein Eindruck und wenn es so liefe, fände ich, wäre die Aufgabe solcher Tagungen erfüllt. Ich bedanke mich bei Ihnen allen und darf einen guten Nachhauseweg wünschen. Ja, wer bleibt zum Mittagessen? Hand hoch. Sempre purtroppo l'orario è 1:15, non è più del Natale. Wie andere Tage, ja, das ist die Situation.